Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Schönen Sonntag euch, hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute haben wir so ein paar Best-ofs mit dabei und neue Hits aus den ODC 40. Mit dabei ist zum Beispiel Zed, Martin Garrix, Oliver Heldens ist mit dabei. Tatsächlich dann auch solche Remakes von Clapton oder Alle Farben. Klassiker wie zum Beispiel von Delirium, Silence, aber auch so ganz neues, vertracktes Zeug. Wird also ein cooler Mix heute Abend bei uns im Club-Ding in den nächsten zwei Stunden. Am Mikrofon und an den Plattentellern ist der Florian. Turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da down, down, down. Ding. Unser Club Ding. DJ Mix. My heart was way too lonely. If you saw it closely, you see the scars. Oh yeah. But all the things you showed me make me feel so holy. That's what you are. And I feel it coming. Unser Ding. Live Mix. I wanna dance in the light. I

Straße ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Ich find es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Doch ich bin jung und ich hab keinen Bock auf Streit. In meiner Straße ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Ich find es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Doch ich bin jung und ich hab keinen Bock auf Streit. Ich bin ein 90er Baby, hab 90er Techno und Playlist. Spazier mit meinem Girl und ich zeig ihr einen Song, der dann bald auf meinem Tape ist. Wenn die Sonne mir sagt, geh nach Hause, will noch saufen, jetzt ist nicht okay, erst dann werde ich mich wieder setzen, wie nach einer Standing Ovation. Einer schlägt eine Location und sagt, komm mit maximal zwei. Doch hab verlernt, wie man zählt und ich komm mit der ganzen Partei. Ich hab seit Stunden riesen Ohrwurm in meinem Kopf von DJ Bobo, stolper Klatsche aus der Wohnung, ich bin ab. Ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Ich find es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Doch ich bin jung und ich hab keinen Bock auf Streit. Okay, den Absprung hab ich verpasst. Bin blau wie ein Veilchen schon vor Mitternacht. An ihren Schneidezähnen glitzert was. Mich 50-50, mach daraus keine Wissenschaft. Atme ein, atme aus, unsere Stadt ist wunderschön. Ja, ja, ja. Atme ein, atme aus, will noch nicht nach Hause gehen. In meiner Straße ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Ich find es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Doch ich bin jung und ich hab keinen Bock auf Streit. We'll be right back. Session Tracks. Thank you. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. unser Ding. Club Ding. Blacked out, everything's faded on your love. I'm already wasted, so close that I can taste it now. standing right on the edge, looking into each other's eyes. We're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around. You see nothing yet. I'ma tear down your walls. You think that it's too late to fall in love. I'ma blow you away. Turn around, we only just started. Turn around, the night is still young. Dance with me. Ding. Unser Ding. Clubding. killer queen, but neither I will never shine. I'll never hold her hands again. I'll never see her live like this. It's alright, you're my lady, you're a killer queen, and I don't mind, you make me crazy. It's alright, you're my lady, you're a killer queen, and I don't mind, you make me crazy. I called you up sometimes. I told you that I miss you, babe, and you were stuck inside my head. Oh, and then you told me, baby, you can say everything you have to say, okay? Let it be and start to pray. And you will never see me again. You never hold my hand. Another love, another. It's okay, I don't mind if you're gone. You're away, hey, hey. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone. You're away, hey, hey. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone. You're away, hey, hey. It's alright, it's okay, I don't mind if you're gone. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. We are young and free. We are openly curious. Sex is diverse. Sex is exploration. Sex is pleasure. Sex is liberation. Free yourself and find your true sexual self. True sexual self. Your true sexual self. Find connection. Find connection. Find connection. True intersection.

Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Just for one night, let the stars decide where we belong. Maybe Jerónimo del Pari, a mi vida no es tranquila, mentalidad de champion. Hoy te quiero ver celebrando porque así tiene que ser. Vivir es un placer, brindaremos juntos al amanecer. Blonde Chai, illegal rave, Kaliskaya, Drake with the taste. Sushi Paros, illegal haze. Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date. Blonde Chai, illegal rave. Kaliskaya, Drake with the taste. Sushi Paros, illegal haze. traurig, doch sie kriegt kein zweites Date.